Wissenschaft im Brennpunkt. Paris im Jahr 2004. Wissenschaftler aus aller Welt treffen sich zu einer Konferenz im Gebäude der UNESCO, diskutieren, wie sich überschüssiges Kohlendioxid am besten im Meer verklappen lässt. Es ist eine Idee, die durch die Welt geistert. Überschüssiges Kohlendioxid könnte in den tiefen Ozean gepumpt werden, um die Atmosphäre zu entlasten. Doch dann die überraschende Wende, erinnert sich der Geomar-Forscher Ulf Riebesell aus Kiel. Während der Konferenz wurde im Verlauf der 3 Tage plötzlich klar, dass wir gar nichts aktiv verklappen müssen im Ozean, dass das ja schon passiv stattfindet. Der Ozean nimmt jetzt schon ganz viel CO2, nämlich ungefähr ein Viertel dessen, was wir freisetzen, auf. Und dann hat sich innerhalb dieser 3 Tage die ganze Stimmung unglaublich gewandelt in dieser Konferenz. Eine Konferenz, die eigentlich als CO2-Verklappungskonferenz gedacht war, wurde dann zu einer: Das läuft schon und da müssen wir gucken, was bedeutet das eigentlich? Ozeanversorgungskonferenz. Auflösungserscheinungen. Lebensgemeinschaften im sauren Ozean. Von Christine Westerhaus. Ozeanversauerung. Die Meere werden saurer, weil der Mensch mehr und mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre entlässt. Dieses CO2 aus der Luft löst sich im Meerwasser und reagiert dort zu Kohlensäure. Das Bootshaus des Venloven-Zentrums für Marinewissenschaften im schwedischen Kristineberg. Am Steg bereitet sich eine kleine Gruppe von Forschern auf ihren Einsatz vor. Sie schaffen Kisten und Gerätschaften auf ein kleines Motorboot, etwa 6 Meter lang. Manche Forscher tragen orangefarbene Neoprenanzüge. Ein Schutz gegen die Kälte der schwedischen Sommernacht. Jetzt kommt gleich noch ein schwieriges, auf das Boot zu steigen. Katriona Clemessen-Bockelmann hat das Kommando über die nächtliche Ausfahrt. Kurz vor der Abfahrt checkt sie noch einmal die Ausrüstung. You have everything for the camera. Extra battery or something. Yeah, camera is charged. Everything's ready. Ready for kickoff. Die Wassermann macht sich auf den Weg durch die schwedische Nacht. Obwohl es fast 11 Uhr ist, sind die kleinen Felsen noch gut zu erkennen. An ihnen vorbei pflügt sich die Wassermann durch den Gullmarfjord, einen Meeresarm des Kagerrak an der schwedischen Westküste. Wir fahren jetzt raus zu den Mesokosmen und wir wollen gerne gucken, ob die Fischlarven wirklich in den Mesokosmen sind. Und dann hoffen wir dann, dass wir die Fischlarven, das sind Heringslarven, die im Mesokosmos sind, aufnehmen können. Die Mesokosmen sind schon von Weitem an ihren orangefarbenen Befestigungspfeilern zu erkennen. Es sind überdachte, stabile Plastiksäcke, in denen die Forscher jeweils 55 Kubikmeter Meerwasser samt den darin lebenden Organismen eingesperrt haben. Einige enthalten zusätzliches Kohlendioxid in unterschiedlichen Konzentrationen. Damit simulieren die Forscher die Ozeanversauerung. Katriona Clemessen-Bockelmann ist in dem Mesokosmos-Projekt für die Fische verantwortlich. Vor etwa 2 Wochen hat sie Heringslarven ausgesetzt. Mit einer Unterwasserkamera möchte sie nun schauen, wie es ihren Schützlingen dort geht. Wir wissen so ungefähr, wie viel wir eingesetzt haben. Wir wissen auch ungefähr, wie viel gestorben sind. Und wir hätten gerne noch mal eine weitere Abschätzung, ob sie da drin rumschwimmen, ob da genug Futter für sie ist, wie sie so aussehen. Ja. Die Wassermann hat ihr Ziel erreicht. Clemessen legt das Boot an den Befestigungspfeilern von Mesokosmos Nummer 3 an. Der sichtbare Teil der stabilen Plastikschläuche ragt nur etwa 2 Meter weit aus dem Wasser. Doch unter der Oberfläche geht es 17 Meter in die Tiefe. Tim Boxhammer und sein schwedischer Kollege bereiten eine Unterwasserkamera vor. Sie überprüfen die Batterie und schalten das Licht ein. Zu zweit hieven sie die armlange Röhre über den durchsichtigen Plastikrand des Mesokosmos. An einem langen Seil lassen die Forscher das Gerät ganz langsam in das Wasser hinabgleiten. Vor dem Objektiv der Kamera ein Gewimmel von Lebewesen. Kleine Krebschen und Algen schweben wie feine weiße Staubpartikel durch das Bild. Auch die Heringslarven wuseln durchs Bild. Manchmal schießen sie pfeilartig nach vorne, um sich ein Stück Futter zu schnappen. Sie sind mit 2 Zentimetern Länge die größten Lebewesen im Mesokosmos. Auch deshalb entdeckt Clemessen sie auf Anhieb. Oh, da sind sie. Da sind sie. Oh, jetzt kommen richtig viele ins Bild. Und das sind eindeutig Heringslarven. Und die hier zum Beispiel, die hat den Darm voll mit Futter. Die sind ja sehr, sehr lang gestreckt, haben ganz langen Darm. Und am Ende, wenn man da so helle Flecken sieht, das heißt, sie haben Futter aufgenommen. Hier sieht man das eindeutig. Das bedeutet, sie finden auch das richtige Futter im Mesokosmos. Und diese Bewegung, die sie machen, wie so ein S, das ist eben sehr charakteristisch für die Heringe. Die stoppen, machen dieses S und schießen dann wie so ein Pfeil nach vorne, um auf das Futter zu gehen. Das kann man hier wunderbar sehen. Und das ist ja hier so naturnah, haben wir das noch nie beobachtet, wie hier im Mesokosmos. Die Ozeane nehmen derzeit rund 1/4 der Kohlendioxidemissionen aus der Atmosphäre auf und verwandeln einen Teil davon in Kohlensäure. In den vergangenen 150 Jahren ist der pH-Wert des Wassers bereits um 0,1 bis 0,15 pH-Einheiten gesunken. Das klingt vernachlässigbar. Doch der Säuregrad des Wassers wird auf einer logarithmischen Skala gemessen. Verschiebt er sich um 0,1 bis 0,15 pH-Einheiten, bedeutet das, die Säuremenge im Meerwasser hat um etwa 30% zugenommen. Macht der Mensch weiter wie bisher, wird der pH-Wert bis zum Jahr 2100 um 0,4 pH-Einheiten sinken. Damit wäre das Wasser annähernd doppelt so sauer wie heute. Man weiß überhaupt nichts darüber, wie der Organismus sich dann im natürlichen System verhalten wird. Und man kann auch mit den Ergebnissen dann relativ wenig darüber aussagen, wie es in Zukunft sein wird, wenn sich der Ozean mal verändert hat. Weil wir haben den Organismus isoliert betrachtet. Wir müssen ihn wirklich im natürlichen System uns anschauen, wenn er in Konkurrenz steht zu anderen Organismen, wenn er Verlustprozesse durch Fraß, durch Virenbefall hat. Und erst in dieser Wechselwirkung all dieser Interaktionen kann man dann wirklich beurteilen, ist der Organismus in der Zukunft benachteiligt oder kann er sich dran anpassen. In dieser Nacht setzen die Forscher in den Mesokosmen des Gullmarfjords auch Lichtfallen aus. Langgezogene weiße Netze, an deren Unterseite ein Plastikbecher hängt. Die Lichtfalle. Gewicht merkt man drin. Merkst du, das Gewicht ist drin und Licht ist an. Dazu machen. Und dann hoffen wir, dass es die Fische anlockt. Clemessens Kollege Michael Swart hebt die Lichtfalle über den Rand des Mesokosmos. Langsam verschwindet sie unter der Wasseroberfläche. Hängen wir es auf 10 Meter diesmal? Ja, 10 Meter. Da ist die Sprungschicht. 10 Meter. Einmal den Becher bitte versinken. Die Fischlarven in den Mesokosmen werden vom Licht angelockt und in der Falle gefangen. Später werden sie untersucht, ihr Entwicklungsstand verglichen mit gleichaltrigen Larven, die Clemessen in Tanks aufgezogen hat, im Labor unter kontrollierten Bedingungen. In 100 Jahren könnte das Wasser doppelt so sauer sein wie heute. Vor allem kalkbildende Organismen werden unter diesem Säurestress leiden, wissen die Forscher. Denn die Säure greift den Kalk an, wie der Essigreiniger die Ablagerungen im Wasserkocher. Doch inzwischen ist klar, dass auch Planktonorganismen und Fische Probleme bekommen werden, wenn der pH-Wert sinkt. Phil Munday hat sich in seiner australischen Heimat Korallenfische angesehen. Der Biologe von der James Cook-Universität hat Jungfische in ein Säuremilieu verfrachtet, wie Forscher es für das Jahr 2100 voraussagen. Körperliche Schäden hat er nicht beobachtet. Doch er machte eine andere interessante Entdeckung. Probably one of the most unexpected things we found is that the behavior of the fish changes dramatically under high CO2. Es war sehr überraschend zu sehen, dass sich das Verhalten der Fische unter hoch CO2 dramatisch änderte. Der erhöhte Kohlendioxidgehalt wirkte sich offenbar auf ihren Geruchssinn aus. Sie konnten nicht mehr zwischen verschiedenen Gerüchen unterscheiden. Wir haben sogar gesehen, dass sie plötzlich vom Geruch ihres Feindes angelockt wurden, obwohl sie normalerweise davor fliehen würden. Offensichtlich ändert sich das Verhalten also recht dramatisch, was wahrscheinlich nicht besonders gut für ihr Überleben ist. Das saurere Wasser wirkte nicht nur auf den Geruchssinn der Tiere, Auch ihr Hörvermögen litt darunter. So their preferences for different sounds change. Sie reagierten auf andere Geräusche und waren nicht mehr in der Lage zu lernen. Sie konnten auch keine Feinde erkennen und vor ihnen fliehen. Und sie zeigten auch keine Vorliebe mehr für die linke oder rechte Seite. Fische machen das genauso wie wir Menschen. Sie sind links- oder rechtsflossig. Aber wenn sie unter hohen Kohlendioxidwerten aufwachsen, verlieren sie diese Präferenz. Andere Forscher hatten beobachtet, dass Tiere besser mit der Ozeanversauerung zurechtkamen, wenn schon ihre Eltern unter einem hohen CO2-Gehalt aufgewachsen waren. Dafür sind unter anderem sogenannte epigenetische Effekte verantwortlich. Sie verändern das Erbgut reversibel und steuern, welche Information aus dem Genom abgerufen wird und welche nicht. Offenbar gab es diesen Gewöhnungseffekt auch bei Korallenfischen. Eines der spannendsten und wichtigsten Dinge wird nun sein, zu verstehen, ob die Organismen in der Lage sind, sich über längere Zeiträume anzupassen. Das ist wirklich etwas, was wir wissen müssen. Haben diese Fische das Potenzial, sich daran zu gewöhnen? Auch Sam Dupont interessiert sich dafür, wie sich das Verhalten von Meeresbewohnern ändert, wenn sie unter Säurestress geraten. Im Keller des Sven-Loven-Zentrums in Christineberg bereitet er gerade einen Versuch vor, in dem zwei Seesterne gegeneinander antreten sollen. Okay, very good. In einem kleinen Becken sitzt ein handtellergroßer, lilafarbener Seestern. Im Nachbaraquarium ein Sonnenseestern. Dieser ist mindestens viermal so groß und ernährt sich mit Vorliebe von kleineren Seesternen. Dupont gewöhnt die beiden Widersacher seit mehreren Wochen an einen neuen pH-Wert. Dafür pumpt er zusätzliches CO2 in ihre Aquarien. I'm gonna take one of the prey. Ich werde später einen der kleinen Seesterne und einen großen nehmen und sie in ein neues Aquarium setzen. Dort filmen wir das Verhalten der Tiere und beobachten, ob sie sich füreinander interessieren oder einander ausweichen. Dupont vermutet, dass sich der saurere pH-Wert auf das Fluchtverhalten des kleinen Seesterns auswirkt. Der Versuch läuft noch. Doch ein ähnlicher Test mit einer Krabbenart und einem Seeigel zeigte, dass der Fluchtreflex des Opfers stärker wird, wenn die Tiere in saurerem Wasser gehalten wurden. Für den Räuber hieße das nichts Gutes. So it's not because one species is doing okay that in the future they will be okay. Wenn eine Art im Experiment gut zurechtkommt, heißt das nicht, dass sie das auch in der Realität tun wird. Denn wenn ein Organismus von niedrigen pH-Werten profitiert, aber nichts zu fressen hat, weil seine Beute verschwindet, ist er zum Untergang verurteilt. Das macht es schwer, Voraussagen zu treffen. Ich kann zwar sagen, diese Art wird wahrscheinlich verschwinden, das ist meist einfach. Doch wer wirklich profitieren wird, ist schwer zu sagen. Den weitaus größten Teil seiner Zeit widmet sich Dupont den Seeigeln. Die winzigen Larven züchtet er in großen Flaschen. Darüber leuchten rot digitale Ziffern. Sie zeigen den pH-Wert des Wassers an. Auf der anderen Seite des Raums stehen Becken mit ausgewachsenen Seeigeln. Faustgroße, stachelige Kreaturen, lila leuchtend. Die winzigen weißen Gebilde in den Flaschen sehen nicht so aus, als könnten sie jemals diese stattliche Größe erreichen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, diese kleinen Punkte. Das sind die Larven, die darum schwimmen. Unter dem Mikroskop betrachtet, erinnern die kleinen Punkte an einen winzigen, zusammengeklappten Regenschirm. Man nennt sie Pluteus-Larven. Dupont nutzt für seine Beobachtungen ein ganz spezielles Mikroskop. Ein Konfokalmikroskop. Damit kann er sich in Echtzeit ansehen, wie viel Nahrung die Larven fressen. In seinen Aquarientests hat Dupont gesehen, dass die Seeigellarven recht gut mit der Ozeanversauerung zurechtkamen. Sie entwickelten sich genauso wie ihre Artgenossen, die unter normalen Bedingungen aufwuchsen. Doch sie brauchten länger, um erwachsen zu werden und mussten deutlich mehr Nahrung aufnehmen. Der größte Effekt, den wir unter sauren Bedingungen beobachtet haben, war, dass sie weniger Energie für ihr Wachstum übrig hatten. Sie brauchen Energie, um die pH-Änderung zu kompensieren. Die fehlt ihnen dann aber für das Wachstum. Sie wachsen also langsamer. Besonders für Larven ist das ein echtes Problem, denn je langsamer sie wachsen, desto mehr Zeit verbringen sie im Wasser und umso eher werden sie gefressen. Viele Meeresorganismen scheinen die niedrigeren pH-Werte, die für das Jahr 2100 erwartet werden, relativ gut zu tolerieren. Vorausgesetzt, sie haben genügend Energie, sprich genug Nahrung, um die Effekte dieser Ozeanversauerung zu kompensieren. Doch genau das kann im Freiland ein großes Problem sein, sagt Dupont. Deshalb wagte der Forscher mit seinen Seeigeln den Sprung in den Gullmarfjord. Eine Seeigellarve pro Liter eingeschlossenen Meerwassers durfte er in den Mesokosmen aussetzen. Der Versuch war ein absoluter Glücksgriff für den Forscher. Schon nach wenigen Tagen hatte er ein überzeugendes Ergebnis. Ob man es glaubt oder nicht, wir konnten in den Mesokosmen eindeutig Effekte der höheren CO2-Gehalte sehen. Mit meinen Laborversuchen hätte ich das niemals voraussagen können. Das ist wirklich aufregend für mich. Irgendwas passiert also da draußen und wir müssen nun herausfinden, was. Nach der Larvalzeit beginnen die Seeigel normalerweise sesshaft zu werden und sich anzusiedeln. Dupont beobachtete, dass seine Larven in den CO2 angereicherten Mesokosmen etwa eine Woche länger dafür brauchten als ihre Artgenossen in den Kontrollansätzen. Außerdem interessierten sie sich offenbar herzlich wenig für ihre zukünftige Bleibe. Normalerweise suchen sich Seeigel einen Platz, der mit Algen bewachsen ist, also gute Futtermöglichkeiten verspricht. Doch die Larven in den Kohlendioxid angereicherten Mesokosmen zeigten sich wenig wählerisch und ließen sich anscheinend am nächstbesten Platz nieder. Dupont nimmt nun an, dass seine Larven so sehr mit dem Säurestress beschäftigt sind, dass ihr zukünftiger Wohnort zweitrangig für sie ist. Jetzt wartet er darauf, dass auch die anderen Wissenschaftler ihre Daten aus den Mesokosmen-Experimenten auswerten. In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler die Effekte in einem sauren Ozean intensiv untersucht. Dafür brachten sie meist einzelne Arten ins Labor, vermaßen im Säurebad ihre Stoffwechselabläufe, die Dicke ihrer Kalkschalen, das allgemeine Wohlbefinden. Wie sich derart veränderte Bedingungen auf ganze Lebensgemeinschaften auswirken, blieb dabei zunächst außen vor. Jetzt schließen die Langzeitversuche in den Mesokosmen diese Lücke. Im Gullmarfjord beginnt die Auswertung gerade erst. Doch vor 3 Jahren schon hat Riebesels Team Mesokosmen vor Spitzbergen ins Wasser gelassen. 2011 dann vor der norwegischen Küstenstadt Bergen, 2012 in der Ostsee vor Finnland. Die bisherigen Ergebnisse zeigen einen beunruhigenden Trend. Eine Erkenntnis, die wir jetzt mittlerweile aus allen 4 Studien gezogen haben, ist, dass die CO2-Anreicherung durch Ozeanversauerung besonders die kleinsten der kleinen Planktonorganismen bevorteilt. Und zwar sehen wir immer, dass das sogenannte Picoplankton, winzige Organismen, dass die durch Ozeanversauerung am meisten profitieren, am stärksten in Wachstumsrate und in Biomasseproduktion zulegen und dadurch zum Teil den größeren Planktongruppen die Nährstoffe entziehen. Das Picoplankton steht am Anfang des Nahrungsnetzes. Verschiebungen an dieser Stelle könnten die gesamte Lebensgemeinschaft beeinflussen. Das haben wir sehr deutlich beobachtet in der Studie in der Arktis. Da haben wir gesehen, dass durch das stimulierte Wachstum bei den Picoplankton, bei den kleinsten Phytoplankton, haben die größeren Phytoplankton, die insbesondere die Diatomeen in der Arktis, das Nachsehen gehabt. Die waren dann in der Produktion und in der Biomasseentwicklung deutlich geringer. Und das hat dann die Konsequenz gehabt, zum einen, dass in der Nahrungskette weniger Nahrung für die kleinen Krebschen zur Verfügung standen, aber auch der Export, das heißt der Tiefenfluss von Kohlenstoff in den tiefen Ozean vermindert war. Ein typischer Rückkopplungseffekt, der das Problem weiter verschärfen könnte. Weniger Tiefenfluss bedeutet, dass weniger Kohlenstoff langfristig in den Sedimenten des Ozeans gespeichert wird. Das würde bedeuten, dass das Meer der Atmosphäre in Zukunft weniger Kohlenstoff entzieht. Das andere Ergebnis, was wir gefunden haben, ist, dass dieses sogenannte Klimagas Dimethylsulfid, das ist ein Kühlgas, so kann man das nennen, es führt dazu, dass die Wolkenbildung angeregt wird, dass dieses Gas, was über dem Meer oder im Meer produziert wird, über dem Meer sozusagen freigesetzt wird, dass dieses deutlich weniger produziert wurde unter Ozeanversauerung in diesem arktischen Experiment. Das ist ein Ergebnis, das wir dann auch wiedergefunden haben in Nachfolgeexperimenten, also auch in anderen Meeresregionen. Ein sehr konsistentes Signal. Und wenn übertragbar auf den globalen Ozean, würde das heißen, der Ozean produziert weniger von diesem kühlenden Klimagas. Auch weniger Kühlgas könnte bedeuten, dass sich die Erde weiter aufheizt, so Riebesel. Und damit wäre auch möglicherweise die Klimaerwärmung in Zukunft noch ein bisschen ausgeprägter. Das ist eine sehr konsistente Aussage, die wir jetzt in allen Experimenten, Mesokosmen-Experimenten, wiedergefunden haben. Zum ersten Mal in der Arktis, in dem Experiment. Was hat er gesagt? Auch im Gulmafjord beschäftigt die Breitenwirkung des Plankton die Forscher. Es wird um einer versenkt. Einer von ihnen ist Lennart Bach, Postdoc am Geomar. An diesem Tag parkt er die Wassermann an Mesokosmos Nummer 5. Lennart Bach will eine Wasserprobe ziehen. Dafür löst er den sogenannten Sampler aus seiner Verankerung. Ein etwa 1 Meter langes, durchsichtiges Rohr aus Plexiglas. Ja, kommt er hier rein, sanft, naja, mehr oder weniger sanft ins Wasser. Und dann muss man ihn halt aktivieren, indem man ihm sagt, okay, jetzt bist du an der Oberfläche. So, und dann möglichst gleichmäßig runterlassen. Bach lässt das Gerät langsam an einem langen Seil in den Mesokosmos hinabgleiten. Das ist ein integrierender Wassersampler oder Schöpfer. Und den lassen wir langsam auf 17 Meter runter und währenddessen saugt er kontinuierlich Wasser ein. Sodass wir halt eine Probe kriegen von dem Mesokosmos über die ganze Wassersäule integriert und nicht nur eine diskrete Tiefe. Noch an Bord zapft der Forscher das geschöpfte Wasser in kleine Fläschchen ab. Später an Land werden die Proben an alle Teammitarbeiter verteilt. Einige Gruppen schauen sich die chemischen Parameter im Meerwasser an, beispielsweise den Kohlenstoffgehalt. Andere studieren einzelne Organismengruppen, wie winzige Krebstierchen oder Flügelschnecken. Und Lennart Bach konzentriert sich auf die pflanzlichen Kleinstlebewesen. Im Labor des Sven-Loven-Zentrums wird er seine Wasserproben durchleuchten, ihre Zahl und ihre Masse bestimmen. So soll geklärt werden, wie genau sich die Blüte des Picoplanktons auf die gesamte Lebensgemeinschaft auswirkt. Ob beispielsweise größere Planktonorganismen seltener werden, wenn ihnen das Picoplankton die Nährstoffe entzieht. Dass die Ozeane saurer werden, ist zweifelsfrei belegt. Je mehr Kohlendioxid der Mensch in die Atmosphäre pustet, umso saurer wird das Wasser. Spürbar sind die Folgen heute schon in den arktischen Gewässern. Hier sieht man, dass die Schalen kalkbildender Organismen dünner geworden sind. Für die meisten Gebiete gilt aber, Ozeanversauerung ist ein Problem, das erst noch kommen wird. Der Direktor der Hopkins-Meeresstation der Stanford-Universität in Pacific Grove, Steve Palumbi, sieht darin das grundsätzliche Dilemma der Forscher. We don't actually have a problem right now, but the problem is growing. Momentan haben wir eben kein Problem mit der Ozeanversauerung. Und wenn man sich als Forscher hinstellt und sagt, momentan gibt es kein Problem, aber es wird eines geben, interessiert das keinen. Ich vergleiche das immer mit einer Amputation oder einem Unfall. Wenn man einen Arm oder ein Bein erst einmal verloren hat, ist alles zu spät. Sobald es geschehen ist, kann man nichts mehr machen. Und man würde alles tun, um es zu verhindern. In diesen Gedanken müssen wir uns versetzen, dass die Ozeanversauerung ein Riesenproblem sein wird, wenn es erst mal soweit ist. Ähnlich sieht das auch Palumbis Kollege Jelle Beimer. Der aus den Niederlanden stammende Forscher arbeitet am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und durchforstet Klimaarchive. Er sucht nach Hinweisen auf Massenaussterben, die mit einem höheren Kohlendioxidgehalt in der Luft zusammenhängen. Es gab auch eine Erwärmung. Und das sind die Fingerabdrücke, die wir bei diesen Massenaussterben auch sehen. Und das ist eigentlich eine Warnung, nicht? Dass wir jetzt mit einem sehr gefährlichen Experiment unterwegs sind, wo wir eigentlich aus der geologischen Vergangenheit den Ablauf des Experiments schon sehen können. Doch die Wissenschaftler haben auch Hoffnung. Sie setzen vor allem auf die Anpassungsfähigkeit vieler Arten. Eine Population besteht aus sehr vielen Individuen, deren Erbgut sich trotz vieler Ähnlichkeiten voneinander unterscheidet. Möglich, dass tolerante, widerstandsfähige Individuen mit dem neuen Milieu zurechtkommen. Allerdings könnten sie einen hohen Preis dafür bezahlen, schätzt der Australier Phil Mundy. Wenn sich die Organismen an einen Stressfaktor gewöhnen, könnten sie anfälliger für andere werden. Es wird also auf Kompromisse hinauslaufen. Sie werden sich an einen Faktor anpassen können, aber nur auf Kosten von etwas anderem. Das ist ein ziemlich kompliziertes Problem und es wird eine Weile dauern, bis wir es verstanden haben. Wichtig sei deshalb, die Meeresbewohner nicht noch zusätzlich unter Druck zu setzen, sagt auch Mundys Kollege Sam Dupont, um ihnen eine Chance zu geben. If you want to preserve an ecosystem, you have to make it more resilient. Wenn wir die Ökosysteme erhalten wollen, müssen wir sie widerstandsfähiger machen. Das geht aber nur, wenn wir alle zusätzlichen Stressfaktoren wegnehmen: Verschmutzung, Überfischung, die Zerstörung der Lebensräume. Damit können wir zwar die Ozeanversauerung nicht stoppen, aber wir gewinnen etwas mehr Zeit. That's not going to fix the acidification problem. That's just going to help us to buy some time to fix the CO2 problem. Auflösungserscheinungen. Lebensgemeinschaften im sauren Ozean von Christine Westerhaus. Es sprachen Bernd Rehäuser, Kerstin Fischer und Thomas Lang. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.